Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Ich habe in der Leitung direkt geschaltet aus Berlin den Nico Kern, Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen. Nico, habe ich dich nett angekündigt? Wie immer, Tobi. Du bist herzallerliebst. Nico, aber du treibst dich gerade in Berlin rum. Jetzt sag mal bitte, du bist doch NRW-Abgeordneter. Was machst du in Berlin? Ja, du siehst, es verschlägt einen auch da mal in entlegene Teile Deutschlands. Ins Zentrum der Macht. Und zwar war hier am Wochenende das Politcamp. Und da die meisten sich auf der Open Mind rumgetummelt haben, soweit ich das zumindest gehört habe, habe ich gedacht, so ein Ereignis da sollten auch die NRW-Piraten und vor allem halt Abgeordnete nicht ganz fehlen. Und habe mich dann auf den Weg nach Berlin gemacht. Und man muss sagen, das war in der Tat auch zu merken, dass da noch scheinbar andere Veranstaltungen parallel liefen, weil die Beteiligung war nicht mehr so wie noch zu den Hochzeiten. Ich hab Nico, gehört, beim ersten Politcamp 2009. Erst eine Frage. Politcamp, deswegen muss ich dich unterbrechen, das Politcamp, das ist aber jetzt nichts Piratenorganisiertes gewesen, oder? Nee, genau, das hätte ich jetzt noch Entschuldigung. Das ist so eine, aus dieser ominösen Next Community entstanden. Das war so eins der ersten Treffen von Internetinteressierten, die das dann auch auf politische Ebene hieven wollten. Das ist der Hans-Jörg Schmidt zum Beispiel, also auch SPD-Leute in erster Linie, die das mal organisiert haben, angefangen haben. Es steht aber halt allen offen und es steht auch nicht unter einer bestimmten Partei. Flagge jetzt, ich meine, wir hatten jetzt zwar den Vorwärts zum Beispiel da als Stand auf dem Politcamp, aber das ist auch das Einzige, ansonsten ist das sehr überparteilich gehalten. Ja, und das findet jetzt, glaube ich, das vierte Mal, glaube ich, statt. Ich war vorher einmal da und es waren jetzt so 250 Teilnehmer, wurde gesagt, und die hatten in den Hochzeiten, also beim ersten waren 800 da. Das ist natürlich ja einerseits schade, andererseits aber auch, sag ich mal, waren die Sessions dann etwas konzentrierter und sozusagen der harte Kern war sozusagen da vor Ort. Was hast du denn jetzt von diesem Erlebnis in Berlin mitgenommen? Was mitgenommen? Dass das Interessante ist einmal, dass es nicht wirklich jetzt wesentlich Neues sozusagen zu berichten gab. Das war beim ersten Politcamp, war das alles noch etwas aufregender für mich. Jetzt ist man in den meisten Themen irgendwie ja schon so mehr oder weniger drin, oder es ist jedenfalls nicht mehr komplett alles so überraschend. Es ist jetzt nicht so, dass man da nichts dazu lernt oder so, aber so dieses Geflashte vom ersten Mal hatte ich jetzt diesmal. Ist ja vielleicht auch ganz gut so. Welche Sessions hast du denn besucht? Wir hatten eine sehr schöne Runde zum Thema Transparenz. Das war sowieso so ein Ding, was sich durch mehrere Sachen durchzog. Auch später auf einer Podiumsdiskussion war das der Fall, obwohl die eigentlich unter einem anderen Thema anfing. Ich weiß jetzt gar nicht mehr was, aber das drehte dann relativ schnell auch Richtung Transparenz. Also man merkt, das ist ein Ding, das die Leute umtreibt, auch in den anderen Parteien. Und das Witzige ist, dass die von den Piraten da tatsächlich Antworten erwarten, wobei die Piraten gar nicht vorgeben, da unbedingt jetzt die absolute Lösungskompetenz zu besitzen, sondern auch eher mit Fragen reingegangen sind. Aber da muss man tatsächlich arbeiten und Lösungen arbeiten, weil die anderen gucken da tatsächlich auf uns. Das war eine interessante Sache. Da war auch die zum Beispiel die Marina Weißband war zu dem Thema dann auch da. Und da haben wir mal so locker diskutiert und ja, vor dem Problem, die wir zu lösen haben, da haben die anderen jetzt auch noch nicht, sind auch nicht so viel weiter. Komischerweise war es aber auch so, dass schon bei dieser Veranstaltung aber auch ein starkes Piratenübergewicht in der Veranstaltung lustigerweise war. Also das ist, die anderen beschäftigen sich zwar auch, sage ich mal, damit, aber ich glaube, die überlassen das doch noch uns und sagen, ja, die machen das schon und dann gucken wir mal, wie die das machen und dann gegebenenfalls übernehmen wir das oder so. Ich weiß nicht, wie die denken, aber ich kam mir so ein bisschen so vor. Na, das war schon ein interessantes Ding, das sich mehrmals wiederholt hat. Und dann, was noch ein Highlight war, sage ich mal, oder auch ein bestimmendes Thema, war das Thema Leistungsschutzrecht. Da gab es eine Podiumsdiskussion, wo auch ein Vertreter der Rechtsabteilung vom Springer-Konzern da war. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Also, dass der da war, sage ich mal, war auch schon die Meldung. Oder das ist eigentlich schon die Sensation, dass er sich da in die Höhle des Löwen begibt. Ist er natürlich argumentativ untergegangen. Also, er hätte da quasi den gesamten Saal gegen sich. Selbst der Jimmy Schulz von der FDP, der mit auf dem Podium saß, hat da auch eher Kritik geäußert. Und das wurde dann nochmal aufgegriffen in der Rede von der Sabine Leuthold-Schnarrenberger, die war am Sonntag dann da und hat auch das Thema nochmal aufgegriffen. Und das war schon interessant. Die Rede ist so verstanden worden, nicht nur von mir, sondern auch von anderen, dass sie eigentlich gar nicht so das Leistungsschutzrecht jetzt so dahinter steht, also so schien es zumindest. Also sie hat das sinngemäß gesagt, ja, wir haben jetzt den Gesetzentwurf eingebracht und jetzt sind die anderen am Zug. Also das klang jetzt nicht so, dass sie in Person oder ihr Ministerium das jetzt noch weiter pushen wollte. Das war so einer der entscheidenden Stellen auf diesem Barcamp, wo da ein Eindruck, der vielen aufgefallen ist und zumindest Stirnrunzeln hervorgerufen hat, oder was heißt Stirnrunzeln ist, oder auch positiv halt aufgefallen, sagen wir mal so. Das war auch ein guter Auftritt von der Schnarrenberger. Jetzt ist positiv diskutiert worden. Die hat viel Beifall bekommen, weil sie auch halt so in Richtung Netzcommunity, also Richtung, ja, was man halt so als internetaffiner Mensch sich wünscht, was man gerne hören möchte, eher gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen Netzsperren und das Ganze, ja. Gut, jetzt ist ja auch schon das Gerücht aufgekommen, dass Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ein infiltrierter Pirat sein könnte, aber das sind Gerüchte, die bis heute nicht bewiesen sind. Nein, Scherz beiseite. Ja, das wäre natürlich ein Coup. Aber ja, wir haben ja auch gesehen, dass es nicht unbedingt immer von Vorteil ist oder anstrebenswert ist, sage ich mal, Personalien aus anderen Parteien einfach so zu übernehmen. Also das ist ja immer. Ja, das schnell. haben wir wohl schon alle bemerkt. Nein, aber wir sollten das aus eigenen Kräften hinkriegen. Man darf nur nicht vergessen, dass es sogar bei der FDP gute Leute gibt. Ja, natürlich, es gibt überall gute Leute. Nico, jetzt habe ich jetzt erstmal so gesagt. So, Nico, jetzt müssen wir nochmal bei aller Ernsthaftigkeit müssen wir jetzt nochmal natürlich über das sprechen, was jetzt auch so der ein oder andere von uns hier erwartet, was er hören möchte. Und das haben wir, ohne uns abzusprechen, nicht als erstes Thema angeführt. Aber wir haben da ja einen Parteikollegen, der die Bühne verlassen hat. Du hast es ja live miterlebt, vielleicht magst du es kommentieren. Da sagst du was. Eigentlich möchte ich es gar nicht kommentieren. Das ist eigentlich schon schlimm genug, dass die Zeitungen das jetzt aufgreifen und sage ich mal, das, was man vom Politcamp jetzt mitbekommt, ist, dass da Christopher Lauer halt von der Bühne gegangen ist. Was da letztlich auf dem Politcamp alles besprochen wurde, findet in den Zeitungen gar nicht statt und das ist eigentlich das, was so wahnsinnig schade ist. Und ich habe da ehrlich gesagt auch kein Verständnis. Der ganze Saal war eigentlich ja perplex, teilweise schockiert, was da stattgefunden hat und was dann da auf Twitter teilweise geäußert wurde von Leuten, die halt gar nicht dabei waren, was dann so in Richtung, ja, man muss auch irgendwie Verständnis haben oder ihnen dann so aus diesem typischen Piratenschutzreflex halt entsprungen ist, ihn da zu rechtfertigen, und da gibt es in meinen Augen halt nicht zu rechtfertigen. Er schafft ein absolut piratenaffines Publikum. Ja, das war jetzt wirklich Politcamp. Ja, alle, sage ich mal, die sich fürs Netz interessieren, fürs Internet interessieren, auch wenn sie jetzt nicht in der Partei sind oder so, sondern sich in anderen Parteien dafür interessieren, aber die uns grundsätzlich mal gewogen sind, mit uns reden wollen und so weiter. Ja, so in dem Sinne zu verstehen. Mhm. Die waren echt perplex. Und das war jetzt nicht so, dass wir jetzt da vom Börsenverein des deutschen Buchhandels oder vor den deutschen Zeitungsverlegern diskutiert haben, sondern sozusagen vor unserer Netzgemeinde, ja, auch wenn man dieses Wort ja nicht mehr benutzen sollte. Aber das war ein Heimspiel. Und er hat es halt geschafft, innerhalb von ein paar Minuten seines Auftritts diesen sozusagen den gesamten Saal, diese 200 Leute gegen sich aufzubringen. Das ist einfach, das ist unbeschreiblich. Also man muss echt sagen, das ist peinlich gewesen. Auch für man, das war so Fremdschämen Deluxe. Okay. Und das finde ich echt schade. Gut, dann wollen wir es auch nicht zu lange thematisieren. Ich finde auch immer schade, und jetzt will ich darüber gar nicht mehr sprechen, wenn gute Arbeit von Piraten dann irgendwo ins Hintertreffen gerät, nur weil die Presse einzelne, naja, Highlights oder möchte gerne Highlights rausgreift, um darüber zu berichten. Gut, also müssen wir mitleben. Wir werden es ja nicht ändern, dass es immer wieder passieren wird. Ja, nur eins noch zur Klarstellung, weil das wurde dann auch noch in den Raum gestellt von Leuten, die nicht anwesend waren. Das ist dann vielleicht auch nochmal eine Information, die für einige wichtig ist. Es war nicht so, dass da jetzt der Herr Kohlmeier, das war der Diskutant von der SPD auf dem Podium, dass er jetzt da unflätig oder ausfallend war. Also er hat Kritik geäußert, nachdem er auch sich positiv über die Berliner Piraten auch geäußert hatte. Aber absolut normale Diskussion, ja, wo dann normale Kritik geäußert wurde. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein auf so einem Podium. Und das dann so zu eskalieren, das war wirklich absolut grundlos. Das möchte ich nochmal klarstellen. Also danach entschuldigen zu suchen, ist wirklich zwecklos. Okay. Ja, dann haben wir jetzt mal einen schönen Einblick bekommen. Jetzt haben wir schon ein Drittel der Zeit gespendet für das Thema, deswegen sollten wir es damit beenden. Ja, einverstanden. Und Nico, ich danke dir, dass du mir mal eben uns einen Überblick gegeben hast über das, was auf dem PC-12 so passiert ist. Und es ist auch interessant zu hören, dass es viele Piraten geneigte Politiker gibt, die sich damit auseinandersetzen. Das ist ja das, was wir immer alle wollten. Vor 2 Jahren hätte uns niemand zugehört und jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Das Thema Transparenz erhält Einzug, habe ich dem entnommen. Und vieles von dem, was Piraten sich wünschen, wird zumindest heute besprochen. Die Existenzberechnung der Piratenpartei ist natürlich immer noch mehr als gegeben, weil wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben. Aber in dem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich von dir, wünsche dir noch einen schönen Resttag in Berlin und ich habe gehört, dass du heute Abend wieder heimreist. Ja, eher Nacht, aber Dankeschön für die Wünsche. Alles klar. Tschüss, Nico. Ciao, Tobias. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.